Das tägliche Schicksal, es ist eine Qual. Aber sag mir, haben wir eine andere Wahl? Es ist Gottes Wille, soll es alles so geschehen? Ich bin immer geprägt von diesem einen Schicksal. Sag mir lieber Gott, geht diese Scheiße ewig so weiter? Wann hören sie nur endlich auf zu lästern, die ganzen Neider? Heute habe ich noch diesen, ein Hass im Herzen, den Hass im Herzen. Zufügt euch die Schmerzen, das Leben, es nimmt ewig nur so seinen Lauf. Ich frage mich, geht es auch bald bergauf? Oder soll es nun ewig nur so weitergehen? Bleibt die graue Wolke nun ewig über uns noch stehen? So langsam vergeht die Hoffnung, es könnte sich was bessern. Lebe nicht mehr im Heute, nur noch im Gestern. So bitte ich dich, Gott, lass Segen regnen und all das Schlechte sofort jetzt von uns gehen. Irgendwann ist auch mal gut, es muss sich was ändern. Denn geht es alles so weiter, wenn wir uns nur verändern? Bitte lieber Gott, nur du kannst es ändern.